Deutschlandradio Kultur, Sie hören die Ortszeit. Langsam sind die Versatzstücke eines Rettungsplanes für Opel in Sicht. Das Opel-Management muss einen schlüssigen Rettungsplan vorlegen. Dann muss die Trennung von GM geregelt werden. GM, so die Bundeskanzlerin, kann als Minderheitsaktionär an Bord bleiben, aber es müsse noch mindestens ein weiterer Investor gefunden werden. Erst dann könne es Bürgschaften oder Garantien für Opel geben. Immer wieder ist auch von einer europäischen Lösung die Rede. Ich begrüße jetzt den CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok bei uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Brok, zunächst müsste, wenn die Bundesregierung Opel hilft, aber die EU-Kommission zustimmen. Würde das ohne Probleme gehen? Nein, das wird nicht ohne Probleme gehen, denn es müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Natürlich wird in diesen Zeiten der Krise großzügiger gehandelt, damit die Wirtschaftskrise überwunden werden kann, weil ja auch manche Unternehmen unverschuldet in eine solche Situation hineingekommen sind. Aber es kann nicht gehen, dass Beihilfen gegeben werden, um Überkapazitäten beizubehalten. Und es kann nicht Beihilfen gegeben werden, die dann zulasten von funktionierenden anderen Unternehmen gehen. Der Nachweis ist aber sehr schwer zu führen, das wissen Sie. Denn natürlich sind Konkurrenten immer direkt betroffen, wenn ein Mitbewerber staatliche Hilfen in welcher Form auch immer bekommt. Deswegen hat Herr Winterkorn von VW ja auch schon gesagt, er würde das nicht gut finden, wenn das passiert. Und nach den Verfahren ist es durchaus möglich, dass Konkurrenten dann in ein Anhörungsverfahren deutlich machen, dass sie Widersprüche haben. Und dann wird die Kommission gezwungen sein, sehr sorgfältig zu prüfen, damit dies rechtlich in Ordnung ist und durch den Europäischen Gerichtshof dann ein solcher Deal nicht außer Angel gehoben wird. Also wenn die Bundesregierung das entscheidet, zum Beispiel Opel einen Kredit zu geben, dann heißt das noch lange nicht, dass das auch passieren kann. Das heißt es noch lange nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass aufgrund dieses bedeutenden öffentlichen Prozesses in dieser Frage es einen Konsultationsprozess zwischen Brüssel und Berlin gibt, sodass man hoffentlich nicht in eine Falle hineinfällt und dass hier die Voraussetzungen erfüllt werden, sodass man die europäischen Restriktionen in dieser Frage bei der Entscheidung von vornherein mit einbezieht. Immer wieder ist von einer europäischen Lösung die Rede und da ist dann meistens ein Verbund der GM-Werke, die über Europa verstreut sind, die Rede. Halten Sie das für möglich, dass es eine europäische Kooperation gibt, dieser Staaten, in denen es Werke gibt? Ich glaube, Opel Deutschland allein ist im internationalen Markt zu klein und nicht überlebensfähig. Deswegen ist es schon richtig, eine europäische Lösung zu haben in einer Größenordnung, die auf diesem Markt eine Chance hat. Und deswegen ist es richtig, Vauxhall Großbritannien mit einzubeziehen, aber auch solche Opel-Werke wie beispielsweise die in Gliwice, in Polen und das aufgrund dieser Tatsachen, glaube ich, wichtiger ist, eine europäische Lösung zu finden und von vornherein eine kritische Masse zu haben, die eine Chance des Überlebens hat. Den Rahmen für die Krise von Opel bildet natürlich die internationale Wirtschaftskrise, die nun auch die Europäer ziemlich beutelt derzeit. Von Solidarität ist da allerdings nicht viel zu sehen. Die Frage einiger osteuropäischer Länder nach Beihilfen ist ja ziemlich brüsk abgelehnt worden. Wird es dabei bleiben? Bei der Hilfestellung für diese Länder ist es richtig, dass man nicht einen Fonds von vornherein gegeben hat, sondern dass in jedem Einzelfall geprüft wird. Und es gibt große Unterschiede zwischen den mittel- und osteuropäischen Ländern. Nicht alle mittel- und osteuropäischen Länder wollen auch, dass es einen solchen Fonds gibt. Ungarn will es insbesondere, weil Ungarn ziemlich die größten wirtschaftlichen Probleme hat. Aber es ist sicherlich notwendig zur Stabilisierung des Binnenmarktes, zur Sicherung des Euros, auch wenn es natürlich zumeist Nicht-Euro-Länder sind, dass wir vermeiden, dass es dort eine Staatspleiten gibt. Ich glaube, Staatspleiten hätten dann einen ähnlichen Dominoeffekt wie die Pleiten von Banken, sodass in dieser schlimmen Finanzkrise uns nichts anderes übrig bleibt, als dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitgliedstaaten zahlungsfähig bleiben. Also es wird keinen Staatsbankrott eines osteuropäischen Landes geben? Nein, aber es werden harte Bedingungen zu erfüllen sein von Staaten, die auf eine solche Solidarität Anspruch erheben. Wenn europäische Mitgliedstaaten gemeinsame Bürgschaften oder abgesicherte Bürgschaften der Europäischen Investitionsbank befördern, dann müssen diese Länder auch Deutschland Sicherungen haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bürgschaftsfall nicht eintritt, gewährleistet ist. Und das bedeutet dieses harsche Kontrollen in solchen Mitgliedsländern. Und dieses muss entsprechend in jedem Einzelfall ausgehandelt werden. Von den europäischen Institutionen ist im Moment relativ wenig zu hören. Die Musik spielt in diesem Fall bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise offensichtlich nicht in Brüssel, sondern in den nationalen Hauptstädten. Fehlt denn den europäischen Institutionen das Instrumentarium oder der Wille? Also erst muss natürlich in einer solchen Krise, die nicht voraussehbar war, eine Übereinstimmung zwischen den Staaten gegeben sein. Die Umsetzung von gemeinsam festgelegten Regeln und Vereinbarungen, die es ja gibt, müssen national umgesetzt werden. Der Weg, wie Konjunkturprogramme aufgestellt werden, müssen nicht einheitlich sein, obwohl es ja auch ein kleines gemeinsames europäisches Konjunkturprogramm gibt. Die Bundeskanzlerin hat ja schon gesagt, wie sie sich eine stärkere europäische Regulierung der Finanzmärkte vorstellt. Glauben Sie, dass sie sich auf dem G20-Gipfel Anfang April da durchsetzen kann? Ich glaube ja, dass, weil die Not alle zusammenschweißt. Wenn der G20-Gipfel scheitern sollte, werden es alle schwer haben, aus der Krise herauszukommen, denn sie sind alle in gleichermaßen davon betroffen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine einmalige Chance, dass man die Angelsächsen von ihrer neoliberalen Positionierung abbringt und dass man, denn, wie die Bundeskanzlerin sagt, einen internationalen Orientierungsrahmen für die soziale Marktwirtschaft bekommt. Wenn der Markt europäisch und global ist, da müssen auch die Regelungen europäisch und global sein. Und wer soll es kontrollieren? Und dies muss kontrollieren auf der europäischen Ebene, meines Erachtens eine besondere Abteilung der Europäischen Zentralbank, das wäre das Einfachste, oder eine neue Agentur. Und international spricht vieles jetzt dafür, dass der internationale Währungsfonds gestärkt wird. Aber langfristig kann man auch zu einer Lösung kommen, wie die Bundeskanzlerin vorschlägt, dass man einen Wirtschaftssicherheitsrat bei den Vereinten Nationen einführt oder so etwas Ähnliches. Das heißt, diese Regeln bedürfen auch einer strikten, durchsetzungsfähigen Kontrolle. Zum Schluss noch eine Frage zu Lissabon, die Frage der Reform der EU. Ist sie durch die Krise wahrscheinlicher geworden? Ich glaube, die Chancen sind weit gebessert worden, dass der Vertrag jetzt noch in der Tschechischen Republik und in Irland durchgesetzt wird. Ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht die Situation vor Augen hat. Denn man erkennt zunehmend, dass der Nationalstaat bestimmte Probleme in der globalen Ordnung nicht mehr bewältigen kann. Die Finanzkrise ist ein Beweis dafür, die Energiesicherheit ist ein Beweis dafür, die organisierte Kriminalität und Terrorismus. Ich glaube, diese Erkenntnis ist erheblich gewachsen, auch beim Bürger gewachsen, sodass, glaube ich, die bessere Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union mit der gleichzeitig besseren demokratischen Legitimation jetzt eine verstärktere Chance hat als vorher. Herr Brok, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.